H. Übung 2. Einfach oder hin und zurück? 2a. Hören Sie die Dialoge am Fahrkartenschalter und kreuzen Sie an, was die Fahrgäste möchten. Dialog 1. Guten Tag. Ich möchte bitte eine Fahrkarte nach Stuttgart. Einfach oder hin und zurück? Hin und zurück, bitte. Wann möchten Sie fahren? Heute. Am Freitag möchte ich hinfahren und am Sonntag zurück. Gut, da können Sie direkt fahren. Sie müssen also nicht umsteigen. Haben Sie eine Bahncard? Nein, leider nicht. Und Ihren Hund möchten Sie auch mitnehmen, oder? Ein Hund kostet den halben Fahrpreis. Ja, ich weiß. Das ist zwar teuer, aber der Hund muss mit. Möchten Sie auch einen Platz reservieren? Ja, bitte. Ich nehme heute den Zug um 19.12 Uhr und am Sonntag den um 17.35 Uhr. Gibt es einen Fensterplatz? Ja, für die Fahrt heute haben wir noch einen Fensterplatz. Aber für Sonntag, warten Sie mal. Nein, leider nicht. Soll ich Ihnen dann einen Platz am Gang reservieren? Nein, danke. Da schaue ich dann selbst nach einem Platz. Können Sie mir sagen, von welchem Gleis der Zug abfährt? Gleis 14. Das macht dann alles zusammen 102 Euro, bitte. Kann ich mit der EC-Karte zahlen? Natürlich.